Das Pflaster unter ihr gibt plötzlich nach und Helene stürzt in die Tiefe. Das Mädchen landet unsanft in einem dunklen Schacht unter dem Schulhof. Neben ihr liegt ein Frisbee. Wondraschek hätte das Loch im Boden wohl doch etwas ernster nehmen sollen. Helene rappelt sich hoch. Zum Glück hat sie sich nicht verletzt. Doch der Schacht ist viel zu tief, um allein rauszuklettern. Und ihr Handy liegt unerreichbar neben dem Loch an der Oberfläche. Hallo? Niemand reagiert. Die Schüler, Eltern und Lehrer sitzen alle schon in der Aula. Unsicher schaut Helene sich um. Von der Stelle ihres Sturzes führt der Schacht tiefer unter die Schule in ein unterirdisches Gewölbe. Helene läuft los. Irgendwo muss es doch einen Ausgang geben. Helene? In der Aula sucht Ida immer noch nach ihrer Hauptdarstellerin. Von Helene ist weit und breit nichts zu sehen. Verzweifelt schnappt sie sich die Komparsinnen Ronja und Leonie. Kann die dir mal nachschauen, wo sie bleibt? Ja, klar. Ach, danke. Helene? Helene? Helene? Doch der Schulhof ist leer. Während Ronja sich noch weiter umsieht, rennt Leonie zurück zu Ida. Helene ist nirgends zu finden. Hat noch irgendjemand eine Idee, wo sie sein könnte? Alle Schüler schütteln die Köpfe. Ida ist verzweifelt. Ohne Hauptdarstellerin keine Aufführung. Da fällt ihr Blick auf Annalena. Du musst die Kurfürstin spielen. Das kann ich nicht machen. Du musst, sonst platzt unsere ganze Aufführung. Und du hast die Rolle doch drauf. Und du singst wirklich wundervoll. Ich weiß, dass du das gar nicht wirklich findest. Was soll das jetzt heißen? Helene hat da was gesagt. Die sagt eine Menge. Sie hat gesagt, dass du nur wolltest, dass ich die Rolle spiele, um ins Auszuwischen. Wegen Jo. Was? Nein! Ich habe diesen Song geschrieben, aber ich habe nicht wirklich gewusst, was damit gemeint ist. Bevor ich gehört habe, wie du den singst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mir wünschen würde, dass du die Kurfürstin spielst. Danke. Nein, ich mein's ernst. Du wärst eine tolle Kurfürstin. Also, bitte sag ja. Auch Kaspar schaltet sich jetzt ein. Ja, bitte. Man darf sich im Leben nicht immer unsichtbar machen. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Manchmal muss man auch in allen Farben leuchten. Er beginnt herrlich bunt zu schillern. Annalena zögert noch. Aber vor all den Leuten. Ah,